Deutschlandfunk. Rock etc. Für mich als Sänger ist es so, dass ich die Songs immer wieder neu entstehen lassen muss und die Emotionen in den Songs. Ich muss immer wieder neu reingehen und die Geschichte neu anpacken und einen neuen Zugriff finden jedes Mal. 2016 haben sie über 100 Konzerte gespielt. Jedes mit echtem Gefühl, sagt Tobias Bamboschke. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als auf der Bühne zu stehen und einen Text zu singen. Einfach nur. Das ist die schlimmste Qual. Also wenn man da reinrutscht, dass man auf der Bühne steht und einfach spielt und singt, mechanisch, das ist Horror. Also das darf niemals passieren. Auch Gitarrist und Keyboarder Max Bauer ist ein Überzeugungstäter. Ich habe mich mein ganzes Leben mit Musik beschäftigt. Ich beschäftige mich auch wirklich fast ausschließlich mit Musik. Deswegen ist es schwer in Worte zu fassen, was es für mich bedeutet, oder das auf einen Satz runterzubrechen. Weil es eigentlich fast alles bestimmt, was ich mache. Jeden Tag. Im Gleichgewicht von Melancholie und Wut. Die Band Isolation Berlin. Eine Sendung von Michael Frank. Wenn ich eins hasse, dann ist das mein Leben. Und wenn ich noch was hasse, dann ist das mein Zustand. Und wenn ich noch was hasse, dann diesen Hass, der sich schmerzvoll schmatzend durch die Gedärme frisst und mich nach umbringen will. Ich bin schrecklich verwirrt. Wenn ich eins hasse, dann ist das die Liebe. Und wenn ich noch was hasse, dann die Enttäuschung. Und wenn ich noch was hasse, dann ist das dein Lächeln, das sich schmerzvoll schmeichelt, in meine Netzhaut frisst und mich noch umbringen will. Und mich noch umbringen will. Ich bin schrecklich verwirrt. Wenn ich eins hasse, dann die Moral. Und wenn ich noch was hasse, dann ist das die Troll. Und wenn ich noch was hasse, dann ist das die Wollust, die schmerzvoll schmatzt, Herz und Seele zerfrisst. Und mich noch umbringen will. Und mich noch umbringen will. Ich bin schrecklich verwirrt. Ich bin schrecklich verwirrt. Mit den Tränen vereint und sie unsichtbar macht. Ich hab schon so lang nicht mehr herzlich gelacht und ich frag mich warum. Wie ein Mantra wird die Titelzeile von Wenn ich eins hasse wiederholt. Metaphern von ätzender Zerstörung. Hass frisst sich durch die Gedärme und selbst das Lächeln der Person gegenüber ist negativ. Es frisst sich in die Netzhaut des Betrachters, schmerzvoll schmeichelnd. Die Pointe? Es gibt dann doch etwas, das Trost bringt. Der Regen. Er tropft und klopft auf die Mütze und vereint sich mit den Tränen. Lange nicht mehr wurde solch ein Bekenntnis zu Tränen in einem deutschsprachigen Rocksong formuliert. Isolation Berlin umschiffen dabei souverän die Kitschklippe. Sie klingen glaubhaft und übersetzen ihre Bilder von Verwirrung und Hass fantasievoll in Musik. Die Klavierakkorde im Intro sind verzerrt und werden durch heftigen Einsatz des Kompressoreffekts im Studio buchstäblich zerquetscht und jeder Dynamik beraubt. Die Akkorde der Gitarren lassen sich nie als Dur oder Moll identifizieren. Dazu wiederholt das Klavier im ganzen Song immer wieder einen Ton. Am Ende wird er zum Klang der tröstenden Regentropfen. Meine Damen und Herren, man hat uns gesagt, die Liebe macht schön. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass wir so hässlich sind. Die vierköpfige Band Isolation Berlin lebt tatsächlich in Berlin. Sie wurde 2012 von Tobias Bamboschke und Max Bauer gegründet. Ihre erste Platte, eine kurze EP, erschien 2014. Und spätestens seit ihrem Debütalbum Und aus den Wolken tropft die Zeit im Jahr 2016 ist das Quartett kein Geheimtipp mehr. Auch mit ihrem zweiten Album, Anfang 2018 veröffentlicht, und während ihrer mitreißenden Konzerte schaffen sie eine ganz eigene Balance zwischen bittersüßer Melancholie und entfesselter, befreiender Aggressivität. Beim Kölner Konzert der Band im Frühling 2018 war das Publikum zu gleichen Teilen männlich und weiblich. Keine Selbstverständlichkeit bei lauten jungen Männern mit elektrischen Gitarren um den Hals. Tobias Bamboschke wurde 1988 in Köln geboren. Er sang schon immer gern, was noch nicht überall gut ankam. Also als ich früher gesungen habe, hat mein Bruder immer gesagt, wenn ich nicht sofort aufhöre, dann haut er mir eine rein. Ich wurde von meinem Bruder immer aus seinem Zimmer geworfen, wenn ich gesungen habe. Das war einfach etwas, was ich selber wollte, was ich einfach die ganze Zeit gemacht habe. Und irgendwann habe ich dann auch eine Band gegründet oder meine ersten Songs geschrieben, meine ersten Bearbeitungen. Aber das war nicht, was ich getan habe, weil ich dachte, es gefällt Leuten, sondern ich habe es einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Max Bauer wurde 1991 in Göttingen geboren. Hauptsächlich spielt er Gitarre, gelegentlich auch Keyboard. Ich habe mit 8 angefangen, Klavier zu spielen. Meine Tante hat meiner Schwester ein Klavier geschenkt. Also eigentlich sollte sie anfangen, Klavier zu spielen. Oder wollte sie, aber ich habe es dann gemacht. Ich habe irgendwie zwischendurch 1 oder 2 Jahre Cello gespielt, aber es war echt nicht mein Ding irgendwie. War auch ziemlich schlecht. Und dann ja, mit 14, 15 habe ich mit Gitarre angefangen. Also ich habe tatsächlich Gitarre gelernt, in Anführungsstrichen. Ich war immer mehr so der Sänger irgendwie und habe auch so Songs umgeschrieben damals und Songs geschrieben schon, als ich klein war und Gedichte. Meine Eltern waren verzweifelt, mein Gitarrenlehrer auch, weil ich habe halt wirklich A, E und D konnte ich und das war's. Und da habe ich dann drauf halt improvisiert, könnte man sagen, gesanglich. Bambauschke interessierte sich schon früh für Literatur und Texte. Und er hatte Glück. Sein Vater liebte Gedichte. Tobias Bambauschke wuchs zwischen großen Bücherregalen auf, die er immer wieder durchforschte. Im September 2017 erschien sein erstes Buch mit Gedichten und Kurzgeschichten, Titel »Mir platzt der Kotzkragen«. Bambauschkes Weg als Songschreiber begann ebenfalls sehr früh, mit dem Umdichten von Vorlagen anderer. Der erste Song, den ich umgeschrieben habe, war, glaube ich, »Du liebst mich nicht« von Sabrina Settlur. Die Geschichte war, dass ich nie Obst essen wollte. Meine Eltern meinten, ich muss gesunde Sachen essen. Und ich habe mich in die Position der Banane begeben, die ich essen sollte, und habe gesungen, du isst mich nicht, du isst mich einfach nicht. Du isst mich nicht, obwohl ich doch so lecker schmecke. Zieh dich warm an, wenn du jetzt gehst. Draußen weht ein kalter Wind. Und spüre, wie das Schwarz der Nacht bei jedem deiner Schritte ein wenig Last von deinen Schultern nimmt. Dann stehst du da alleine unter gelben Gaslaternen und schaust mit trübem Blick den Zügen nach. Da stehst du stundenlang, bis auch der letzte Zug verklingt und fürchtest dich vor einem neuen Tag. Und ich weiß ja, du sehnst dich so sehr danach, zu lachen, zu jauchzen, zu scherzen, doch du trägst Antimaterie, Antimaterie, Antimaterie. In deinem Herzen. Blick nicht zurück, wenn du jetzt gehst. Stürz dich hinein in Sturm und Wind und spüre, wie das Schwarz der Nacht bei jedem deiner Schritte ein wenig Last von deinen Schultern nimmt. Dann läufst du da alleine durch altbekannte Straßen und hängst mit schwerem Kopf Gedanken nach. Dann läufst du stundenlang, bis dich der Schlaf aufs Kissen zwingt und fürchtest dich vor einem neuen Tag. Und ich weiß ja, du sehnst dich so sehr danach, zu lachen, zu jauchzen, zu scherzen, doch du trägst Antimaterie, Antimaterie, Antimaterie. Zerbrechlichkeit und Härte finden sich in Musik und Texten von Isolation Berlin zu fast gleichen Anteilen. und sie spielen oft Songs im mittleren bis sehr langsamen Tempo. All das macht sie zu einer Ausnahmeerscheinung in der aktuellen deutschsprachigen Rockszene. Ab und zu gibt es auch bei Bands wie Die Nerven oder Messer ruhigere Songs, aber die haben ihre Wurzeln eher in der Düsternis von Joy Division oder der Schrammeltraurigkeit von The Cure. Bei Isolation Berlin gibt es dagegen Gesangsmelodien, die auch zu Chansons oder Folksongs passen würden. Max Bauer war in Schulchor und Orchester aktiv und als er mit 14, 15 Jahren eine Schülerband gründete, fing der Gitarrist auch an, eigene Songs zu schreiben. Tobias Bamborschke und Max Bauer waren in den Nullerjahren dieses Jahrtausends Teenager. Sie hätten sich genauso gut für Hip-Hop entscheiden können. Schwer zu sagen, warum man sich für Gitarrenmusik entschieden hat, aber da wurde mehr gebrüllt, so. Das hat mir gut gefallen. Und eine Gitarre kann man sich leicht nehmen und so. Und ich habe auch ein bisschen gerappt früher. Aber es war einfach praktischer irgendwie. Und mit der Gitarre konnte man irgendwie viel mehr machen. Also zu rappen, da muss man sich irgendwie Beats bauen und so. Die Geschichte von Isolation Berlin begann 2011. Sie hat mit gemeinsamen musikalischen Vorlieben zu tun. Ja, ich glaube, wir haben beide ziemlich schnell bemerkt, dass wir Parallelen haben und nicht nur in diesem Indie-Ding da festhängen. Und Richard Taylor und dieses Mary Chain waren, glaube ich, der Grundstein unserer Freundschaft. Wir hatten einfach so ein Gespräch, 10 Minuten lang, und dann haben wir einfach so ein paar Bands genannt. Und da, wo ich herkam, kannte sowieso keiner diese Bands irgendwie. Und deswegen war ich echt froh, jemanden kennenzulernen, der den gleichen Musikgeschmack hat wie ich. Und das war so der Grundstein dafür. Das war halt wirklich ein wichtiger Moment für uns. Wir haben echt 10 Minuten geredet und dann war eigentlich klar, ja, wir machen das, wir machen eine Band. Und wir hatten davor, glaube ich, beide Ewigkeiten so irgendwie rumgedümpelt und Bands gespielt. Und diesen Aha-Moment hatten wir bis da nicht gehabt. Und hatten, glaube ich, eine lange Durststrecke beide davor. Das war dann sehr erleichternd für uns beide und schön. Isolation Berlin machen Musik jenseits der Schablonen von Indie-Rock. Neben klaren Bezügen auf Velvet Underground-Minimalismus, Punk und New Wave gibt es Popsongs zum Mitsingen, verträumte Psychedelik. Oder die urromantische Ballade über ein Herz aus Stein wird nur von volksliedhaften Akkorden auf einem Harmonium begleitet. Den Bandgründern ging es von Anfang an nicht nur um Rockmusik. Wir haben auch ganz viel Klavierzeug gemacht. Wir haben Volkslieder gesungen und Chansons und Zare Leander. Und teilweise haben wir stundenlang auch so Filmklassiker gesungen. Dann haben wir dieses Mary Chain auf der Straße gespielt, was keiner hören wollte. Dann haben wir zusammen ganz lange Nina Hagen gehört und ich habe dazu irgendwie Playback gesungen. Ja, wir hatten sogar die Idee, dass wir in irgendwelchen Altersheimen auftreten, so als ich als Pianist und Tobi als Sänger, und wir dann irgendwelche Ufa-Klassiker spielen. Das hat nie funktioniert. Nee. Was habe ich geheult vor Leid in ferner dunkler Nacht? Ein Schmerz in meiner bleichen Brust hat mich ganz krank gemacht. Den Übeltäter riss ich mir heraus mit Fluch und Schreien. Da, wo einst mein Herz zerschlug, da trage ich nun einen Stein. Wenn sich ein junges Liebespaar die ewige Treue schwört, im Glauben, dass der schöne Rausch ein ganzes Leben währt, dann grinse ich voll bitterem Hohn still in mich hinein. Da, wo einst mein Herz zerschlug, da trage ich nun einen Stein. Liebe, Hass und Eifersucht, Sehnsucht, Furcht und Neid, ich bin diesen ganzen Mist so unendlich leid. Lasst mich mit eurem Scheiß in Ruhe, ich bleib ab heute allein. Da, wo einst mein Herz zerschlug, da trage ich nun einen Stein. Alles Unglück dieser Welt auf mir zusammenbricht, dann lach ich meinem Schicksal nur ganz trotzig ins Gesicht. Mag kommen, was da kommen mag, ihr kriegt mich niemals klein. Da, wo einst mein Herz zerschlug, da trage ich nun einen Stein. Da, wo einst mein Herz zerschlug, da trage ich nun einen Stein. Die beiden Bandgründer haben viel zusammen Musik gemacht, aber auch Musik gehört. Nach der Schule bin ich dann immer zu Max gegangen und da habe ich ein paar Bier mitgebracht und haben uns halt in sein Zimmer gesetzt und haben eine Platte aufgelegt und dann saßen wir da und haben halt zugehört. Wir saßen echt stundenlang da und haben getrunken und geraucht und halt Platten gehört, Stooges auch. Ja, wir haben auch oft, als wir dann zusammen gewohnt haben, in der Küche zusammengesessen irgendwie die ganze Nacht und haben uns die ganze, wir waren so Eis vom Stiel-Fans irgendwie und haben uns diese ganzen alten Klassiker sozusagen halt irgendwie stundenlang hintereinander angehört. Wir haben so lange die Eis am Stiel Soundtracks gehört, bis wir angefangen haben, Pünktchenhemden mit steifen Kragen zu tragen, Anzugshosen und uns Pomade ins Haar geschmiert haben und dann Annabelle geschrieben haben. Und Annabelle geschrieben. Ja, Annabelle und Santje, die beiden Songs sind aus unserem Eis am Stiel Phase im Prinzip entstanden. Wahrscheinlich verboten. Wir haben alle so Schmalzlocke und immer so einen Kamm in der Tasche. Wir müssen uns da reingesteigert. Ja. Ich will mit dir spazieren gehen, Zigaretten und Schnaps mitnehmen. Deine Packe auf einer Bank, nimmst du plötzlich meine Hand. Ich geb dir einen Kuss, du sagst, das geht mir zu schnell. Ich liebe dich so sehr. Au! Dir ins Kino gehen, zusammen in der Schlange stehen, Cola, Popcorn in der Hand, so nimm ich dich in den Arm, Haarsack bis zum Hals und der Kopf der Karussell, ich liebe dich so sehr, au! Dem Gepäckträger über uns das Sternenzelt, unter uns die weite Welt. Du gibst mir einen Kuss und dann bin ich auch schon hell. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Isolation Berlin waren bereits im Ausland aktiv. In einem YouTube-Video des Goethe-Instituts sieht man Bambauschke zusammen mit spanischen Teenagern in Barcelona ausgelassen den Schrei-Refrain von Annabelle üben. Und am Ende haben die Schülerinnen und Schüler zusammen mit der Band dann sogar einen eigenen Song geschrieben, in deutscher Sprache. Schreien, und zwar sehr überzeugend, hört man den Sänger von Isolation Berlin nicht nur in dem eher humoristischen Song Annabelle. Sein dreijähriges Studium an einer Schauspielschule hilft ihm. Ich würde schon sagen, dass ich gelernt habe, einen gewissen Zugriff zu finden und auch einen gewissen Zugriff auf Emotionen hinzukriegen. Und eigentlich das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist eigentlich, meine Stimme nicht kaputt zu machen. Wenn man auch brüllt, muss man die Stimme immer aus den Emotionen nehmen. Und aus dem. Das heißt, wenn ich nicht wirklich gerade erlebe in dem Moment, dann bin ich danach heiser und völlig kaputt. Das heißt, ich muss es immer aus den Emotionen holen. Und das hat mir sicherlich dabei geholfen, ja. Nicht jeder Mensch traut sich aber, überhaupt zu schreien. Es war ein ganz langer Prozess. Also angefangen mit dem Schreien habe ich im Prinzip mit 15 so in Punkbands. So. Also es war immer so probieren und scheitern und wieder neu probieren. Gewisse Techniken habe ich natürlich auch gelernt irgendwie, aber die ganzen Techniken sind auch völlig für den Arsch. Man merkt halt, sobald man nicht wirklich gerade aus einem Grund schreit, also aus einer Emotion heraus, dass einem der Grund des Schreis bewusst ist, dann geht das nicht. Sind es denn für Beine? Sind es wirklich meine? Wohin wollen die mich schon wieder führen? Was sind das für Gefühle? Was tun die mir so weh? Die will ich alle gar nicht spüren. Was haben die mir bloß angetan? Was sind das für Gedanken? Sind das wirklich meine? Was sind das denn für Worte, die kommen aus meinem Mund? Was ist das für ein Mensch? Was für ein Mensch im Spiegel? Was starrt er mich so komisch an? Was hab ich ihm denn eingetan? Was hab ich ihm denn eingetan? Oh, alles fühlt sich an wie ein Fall. Alles fühlt sich an wie ein Die Panik bricht sich ihre Bahn, heißt es in dem Song Wahn von Isolation Berlin. Er entgleist nach wilder Fahrt in einen starksigen Walzer und zersplittert dann endgültig. Live ist die Nummer einer der Höhepunkte des Abends. Wenn Tobias Bambauschke gegen Ende von Konzerten bei dem Song schreiend und im Delirium von der Bühne ins Publikum taumelt, ist das natürlich eine Inszenierung, aber eine sehr glaubhafte. Etwa 2 Jahre nach Gründung der Band, 2014-15, hat sich die heutige Stammbesetzung von Isolation Berlin etabliert. Neben Bambauschke und Bauer komplettieren David Specht und Simeon Köster das Quartett. Specht ist eigentlich Gitarrist, spielt aber bei Isolation Berlin Bass. Er hat auch noch eine weitere Rolle in der Band. Er macht die Tonaufnahmen und mischt sie, zusammen mit dem 4. Bandmitglied, Schlagzeuger Simeon Köster. Köster ist Jahrgang 1990. Im Alter von 10 Jahren nahm er Schlagzeugunterricht und er hat bei Größen wie Chester Thompson gelernt. Bevor er zu Isolation Berlin kam, spielte er Funk, Drum and Bass und Trip-Hop. Tatsächlich hatten Max Bauer, David Specht und Simeon Köster schon vor Isolation Berlin in anderen Gruppen zusammengespielt, zum Beispiel in der Band Schlechte Liebhaber. Laut Köster, feinster Krawall-Indie-Rock'n'Roll. Ich kotze meine Existenz in U-Bahn-Lüftungsschicht. Ich schlage mir die Nächte und die Sterne kräftig ins Gesicht. Ich treffe falsche Freunde und manchmal sogar ein paar echt. Manchmal sogar Frauen, doch die gefallen mir alle nicht. Wenn ich endlich schlafe, kommst du im Traum zu mir, als tollwütiges Tier, als Hund mit Schaum vom Mund, der mich zerreißt. Seit du nicht mehr da bist, heul ich ständig wegen jedem Scheiß. Ich tu mir selber weh und schreck dich leid. Ich will, dass du das weißt. Ich will, dass du das weißt. Doch mit der Zeit tut's nicht mehr ganz so weh. Ich fahr noch immer dieselben Flüsse auf und ab, in der Hoffnung, den Lauf der Dinge zu verstehen. Mit todmüden Augen seh ich die Jahre vergehen. Es gibt kein Zurück und ich komm nicht voran. Auf Sonne folgt Regen und dann fällt der Schnee. Vergeben heißt nicht vergessen. Max Bauer spielt hier auf einer akustischen Gitarre, deren Saiten nicht in Standard E gestimmt sind. Dadurch ergibt sich ein volleres Klangbild und er kann Akkorde greifen, die sonst kaum spielbar wären. Gezupfte Gitarrenbegleitung ist eine weitere Farbe in der Klangpalette der Band. Beim Konzert im ausverkauften Kölner Luxor war der Song ein besonders berührender Schlusspunkt. Nach dem heftigen Wahn kamen Tobias Bambauschke und Max Bauer noch einmal nur zu zweit für dieses leise Stück auf die Bühne. Der Sänger von Isolation Berlin schreibt feingeistige Texte voller Metaphern oder brutal direkte. Oft fragen die Leute halt, was willst du damit sagen oder wie bist du darauf gekommen, und gehen oft davon aus, dass man irgendwie eine Aussage hat, die man in einen Song packen will. Und dann kommt man in die Verlegenheit, dass man irgendwie probieren muss, seine eigenen Songs zu interpretieren oder zu erklären. Aber so funktioniert das halt nicht. Es entsteht irgendwo ein Satz, eine Idee, ein Gefühl und dann arbeitet man damit und dann warte ich, dass mehr kommt. Und was mich auch interessiert bei Texten, sind halt Dinge, die ich nicht verstehe. Und Songs geht es eigentlich immer um Dinge, die mich verwirren, die ich nicht verstehe. Und wenn mich dann Leute fragen, was meinst du damit, sage ich, keine Ahnung, darum geht's ja, deshalb schreibe ich ja Songs, um Dinge halt zu verarbeiten, emotional auch, die ich nicht verstehe, die ich aber auch nicht verstehen muss, die ich vielleicht auch niemals verstehen kann. Bambosch sammelt unentwegt Ideen für seine Texte. Er notiert sie auf einem Block, den er immer bei sich trägt. Aber Songs entstehen daraus nur zu Hause. Selbst wenn Text und Aufbau eines Songs schon skizziert sind, ist es oft noch ein langer Weg bis zu seiner endgültigen Gestalt. Das Ergebnis wächst in einem gruppendynamischen Prozess. Wenn das Gerüst steht von dem Song, dann spielen wir den ganz oft. Mal geht es mehr in die Richtung, mal schreie ich mehr. Und wenn ich mehr schreie, geht auch der Rest der Band mit. Und wenn ich ruhiger werde, wird es ruhiger. Und man probiert ganz viel aus, bis dann ein Song so klingt, wie er klingt. Die Entstehungsgeschichte von Vergifte dich geht bis in die Anfangszeit der Band zurück. Der Refrain wurde von Beobachtungen zum Rauschmittelkonsum in einer Berliner WG inspiriert. Geschrieben auf einem Casio-Keyboard mit Rhythmusmaschine. Und Bambosch spielte auf seiner akustischen Gitarre noch einen Reggae-Groove dazu. Das war in meinem Zimmer in unserer WG und da kam mein Bruder und hat noch mitgesungen. Da ist der entstanden. Und es gibt viele Textzeilen, bei denen ich ganz genau sagen kann, das ist da auf der Brücke entstanden oder sowas. Also ich könnte im Prinzip so Textzeilen-Sightseeing machen fast. Vergifte dich hat eine ganze Reihe von Verwandlungen erlebt. Ein erstes Mal aufgenommen wurde er in einer Session für Radio 1 2016. Die endgültige Version erschien dann Anfang 2018 auf dem gleichnamigen zweiten Album der Band. Dass der Song einmal so wichtig für diese Platte werden würde, war für Bauer und Bambosch nicht absehbar. Wir haben den ja schon 2011 oder so, das erste oder 2012 das erste Mal gemacht. Und da klang er nochmal ganz anders. Der Song war auch irgendwie immer da, aber wir haben immer gedacht, okay, wir wissen nicht, ob wir was damit machen. Und dann haben wir es ausprobiert bei der Session, dann fanden wir die Version, waren wir nicht zufrieden irgendwie, die dann drauf war auf dieser Schallplatte von Radio 1. Und dann haben wir gedacht, okay, wir probieren es jetzt nochmal ein Jahr später im Studio. Und es war auch nicht geplant irgendwie, dass das jetzt der Schlüsselsong zur neuen Platte wird. Also es war eigentlich eher Zufall. Ja, bei der Session, also waren schon zufrieden mit dem Song, aber es war uns ein bisschen zu sehr so ein Gröl mit Gröl-Song. Und wir wollten eigentlich aus Vergifte dich so einen Saufen-Gröl-Song machen. So. Und ja, irgendwas, was wir irgendwie, was uns mehr gefällt, was uns irgendwie nicht langweilt. Und da haben wir ziemlich lange dran gearbeitet. Hast du keine Träume? Ist dein Kopf unendlich schnell? Spürst du diesen Seelenschmerz? Zerreißt dir jede Nacht das Herz? Hast du Angst, dich zu dass du kein Blut vergießt. Dann sei doch nicht traurig. Dann sei doch nicht traurig. Nein, vergiss mich. Ich vergiss du mich. Vergiss du dich. Ich vergiss du mich. Vergiss du dich. Ich wach auf mit Rauschgift. Vergiss du dich. Ich vergiss du mich. Ich vergiss du mich. Ich vergiss du mich. Ich vergiss du mich. Ich vergiss du mich. Ich vergiss du mich. Ich vergiss du mich. Ich vergiss du mich. Ich vergiss du mich. Ich vergiss du mich. Beißt sich im Gehirnlappen fest. Die Aufforderung, sich mit legalen oder illegalen Mitteln im Freundeskreis gemeinsam abzuschießen, ist doppelbödig, nicht nur textlich. Das Gitarrenriff der Strophe beginnt in Fis-Moll, die Melodie des Sängers steht dagegen in Fis-Dur. Die dadurch entstehende Reibung ist nur eine der Dissonanzen, die diesen Song vor leichter Konsumierbarkeit bewahren. Solche Details sind aber selten bewusst geplant, sagt Bamborschke. Ich habe irgendwie was gespielt und irgendwas drüber gesungen. Das ist nichts, das sind selten bewusste Entscheidungen. Man macht irgendwas und dann denkt man, oh, okay, krass, was ist das? Ganz bewusst ist Bamborschke aber, welche Rolle Musik in seinem Leben spielt. Musik zu machen und zu singen und diese ganze Nummer ist für mich irgendwie ein Weg, Dinge zu verarbeiten, ohne sie verstehen zu müssen. Und Dinge zu verarbeiten, die man nur so verarbeiten kann. Und auch ein Weg, irgendwie Wut und negative Emotionen irgendwie zu etwas Positivem zu machen, umzuwandeln und nicht ja, an irgendwelchen Menschen auszulassen, sondern halt sie in etwas Positives umzuwandeln und dadurch ja, sich irgendwie frei zu machen davon. Die Kommentare zu YouTube-Videos der Band zeigen, wie viel die Songs den Fans bedeuten. Wir haben heute erst im Auto Hasskommentare vorgelesen. Da muss ich gerade lachen. Aber ich finde es oft nach so Konzerten unglaublich faszinierend, wie glücklich man Menschen machen kann mit traurigen Liedern oder auch mit Wut, Verzweiflung, so unangenehmen Themen, die man niemals im Alltag besprechen könnte, wenn man die in den Raum werfen würde. Darüber reden, das kann man nicht länger als 2-3 Minuten aushalten. Das ist so unangenehm. Und wenn man diese Themen irgendwie in Musik, in Texten verarbeitet oder singt, wie glücklich man Menschen machen kann mit Wut und Trauer in Texten und in Musik. Das finde ich sehr faszinierend und auch sehr schön. Ja, wir bekommen auch oft Rückmeldungen nach den Konzerten. Oder wir bekommen auch Briefe oder über Social Media halt Nachrichten und so. Also ich bin wirklich froh, wenn es den Leuten so viel bedeutet wie die Musik, die ich gehört habe, irgendwie wenn als ich 17 war oder so. Wenn es irgendwie den gleichen Effekt hat auf die Leute. Im endlosen All. Mir träumt, ich wäre tote Materie, ein kalter Stern im endlosen All. Das Universum und seine Planeten begannen sich um mich zu drehen. Ich war einer von ihnen und es war schön. Bin in der Kneipe Abgesehen von den Texten werden die Songs von Isolation Berlin gemeinsam komponiert. Alle Mitglieder erhalten dafür also gleiche Anteile der GEMA-Einnahmen. Doch das Medieninteresse konzentriert sich auf Tobias Bamborschke. Aber Isolation Berlin funktioniert nur als Band, die zusammenhält und offen und gleichberechtigt miteinander kommuniziert. Zum Beispiel nach Konzerten, wenn jemand mit etwas unzufrieden ist. Wenn irgendwas war, dann wird es eigentlich sofort danach darüber geredet. So, das hat mir nicht gefallen, das war mir blöd, was war heute los, was war da los? Und dann redet man drüber und überlegt sich, woran lag es irgendwie. Ja, man versucht herauszufinden, was einen gestört hat. Auch mit dem Jubel, der Liebe des Publikums und der Euphorie nach tollen Konzerten müssen Künstler und Künstlerinnen klarkommen. Und mit dem Kontrast, später alleine im Hotelzimmer zu sitzen. Ja, wir haben ja das Glück, dass wir keine Solokünstler sind, sondern eine Band. Und deshalb geht man nicht home alone, sondern als Gruppe. Ich habe oft gedacht, ich bin so dankbar, dass man das als Gruppe erleben kann und nicht alleine. Weil ich glaube, man fällt in dieses Loch, wenn man alleine im Hotelzimmer sitzt. Aber wenn man zu viert da sitzt und dann darüber reden kann und planen kann, was man am Morgen, wie geht's weiter, dann gibt es dieses Loch eigentlich nicht. Also auch wenn was schief lief, dann lacht man drüber oder so. Und wenn was total gut lief, dann kann man sich zusammen darüber freuen. Der Gitarrist und der Sänger sind inzwischen nicht mehr auf Nebenjobs angewiesen. Sie können allein von ihrer Musik leben. Jungen Musikern und Musikerinnen, denen Ähnliches vorschwebt, gibt Bauer den Tipp: Man sollte nicht an eine Karriere denken, wenn man anfängt, Musik zu machen. Man sollte sich eigentlich keine Businesspläne machen. Und vor allem muss man sehr viel Durchhaltevermögen haben. Und auch viele Dinge machen, von denen man weiß, dass sie beschissen sind, aber die einfach dazugehören. Zum Beispiel? Zum Beispiel Konzerte spielen, wo keiner da ist, mit dem Regionalzug 10 Stunden durch Deutschland fahren, um dann Konzerte zu spielen, zu denen keiner kommt. Aber es trotzdem mit dem Hintergedanken zu machen, dass es vielleicht doch irgendwen erreichen kann und dass es doch irgendwo hinführt. Ich glaube, das ist so das, was uns angetrieben hat. Für Tobias Bamborschke ist künstlerische Integrität unabdingbar, um in der Musikbranche zu überleben. Und er hat auch ganz klare Vorstellungen davon, wie die persönlichen Beziehungen der Mitglieder einer Band beschaffen sein müssen. Man darf sich auf jeden Fall niemals bequatschen lassen. Man darf niemals Songs schreiben oder Musik machen, um anzukommen oder die, wo man denkt, das kommt vielleicht an. Okay, das kann vielleicht auch funktionieren, aber ich glaube nicht, dass es einen glücklich macht. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man mit Leuten gemeinsam Musik macht, die denselben Weg gehen wollen oder dieselbe Musik auch machen wollen. Man darf niemals Arbeitsverhältnis haben als Band. Das hält nicht. Ich glaube, man muss einfach mit Freunden Musik machen. Wenn man nicht in der Band befreundet ist, sondern nur ein Arbeitsverhältnis hat, das wird nicht halten, das wird niemals gut gehen. Sie hörten Rock etc. im Gleichgewicht von Melancholie und Wut, die Band Isolation Berlin. Eine Sendung von Michael Frank, Technik Benno Gormzig, Redaktion Tim Schauen.